Weiße Federn symbolisieren den Frieden, auch wenn so viele bei dem Gedanken hyperventilieren. Sie konzentrieren sich auf Ausländerfeindlichkeit. Yeah, yeah. Raus mit dem Ausländer, schreien sie zur Zeit. Denn ich hab mit Leib und Seele vom Herzen niedergeschrieben. Der weißen Taube kann man diesen Frieden nicht verbieten. Sie denken übertrieben, wollen sich ständig nur bekriegen und ihr Glück versieben, bis sie dann im Sterben liegen. Das ist wie ein Tränenmeer, keiner sieht mal Leben her. Viel zu viel vergossen, doch die Säckchen sind nicht leer. Also seht her, der Taube geht es ähnlich. Ihre Existenz wird nicht mehr anerkannt. Ihr seht es ähnlich, für euch alle ganz erträglich. Wo ist euer Herz geblieben? Redet nicht so schlecht, denn ihr seid nicht besser als die da drüben. Warum gibt er dieser weißen Taube keine Chance? Ihr befindet euch in meinen Augen nur in Trance. Bald ist es so weit, dass du deine Flügel sprachst. Du fliegst dann, wohin dich der Wind auch treibt. Bald ist es so weit, dass du deine Flügel sprachst. Du fliegst dann, wohin dich der Wind auch treibt. Über den Dächern warst du mit deinen Brüdern und Schwestern. Und du weißt nicht, was dich verletzt hat. Denn es gab eine große Hetzjagd auf dem Festland, jetzt ist es Samstag. Aber deine Flügel sind verkrampft. Noch von gestern, du warst verletzt. Dann fand ich dich und gab dir was zu fressen in Gläsern, aber deine Flügel waren geknickt und auch schon am Bluten. Bis zum Boden, doch deine Wunden hab ich mit viel Gefühl in Sekunden verbunden. Deine coole Augen sahen mich an, als würdest du mir danken. Und ich sagte, hey, nicht zu danken. Wenn ich dich so sehe, dann heile ich gerne die Kranken. Bald ist es so weit, dass du deine Flügel sprachst. Du fliegst dann, wohin dich der Wind auch hintreibt. Ist ein Fremdwort, viele sind hier fremd dort. In der bunten Stadt oder im verklemmten Dorf. Sag mal, habt ihr eine Ahnung, warum Tauben auf euch scheißen? Weil sie es so hassen, was sich Menschen hier nur leisten. Diese Akzeptanz, diese Intoleranz, dieser gottverdammte Satz: Frauen brauchen einen Schwanz. Es gibt Transsexuelle, es gibt Schwule und Lesben. Nur doch keines dieser Würden solltet ihr verletzen. Willst du Krieg? Worauf wartest du dein Ziel? In ein Krisengebiet, ein Tag und du fliehst. Denn der Frieden hat gesiegt, weil die Liebe dich umgibt. Auch wenn dich jemand hasst, gibt es einen, der dich liebt, der mit dir deinen Frieden schließt. Ich frag mich, wo es blieb, es gibt nie auch nur einen, der dich dazu auch mal triezt. Außer weiße Tauben, weil sie wegen dir nur trauern. Aber innerlich versteht es sich von selbst, was sie bedauern. Und bald ist es so weit, dass du deine Flügel sprachst. Du fliegst dann, wohin der Wind auf Wind reibt.